um mich rum. Zu tätowierte Fotzen, mit denen willst du dich nicht boxen. Diese Schlappen haben richtig einen am Helm. Ach, sie sehen verdammt sexy aus. Gehen auch mit dir nach Haus, fesseln dich ans Bett, schauen dich aus. Nehme dein Handy mit, schicken deiner Frau eine nette Nachricht. Ja Mann, diese Haus sind wirklich so abgewichst. Ja Digga, da machst du nichts. Diese Huren kennen alle Straßen nicht. Weltbitches, die verprügeln ihre Freier auf dem Straßenstick und nehmen die Karre mit, die sind im Kopf nicht ganz fit. Ach, mit denen fickst du nicht, glaub mir das, diese Sluts sind richtig krass. Ach, die stechen dich einfach ab, sie lehnt an der Bar. Du denkst, die mach ich mir klar, sie trinkt alleine eine Flasche Wodka. Ja, eine Nacht mit ihr ist kostbar. Bad Bitches, Digga, das sind Bad Bitches. Um mich rum noch Bad Bitches. Bad Bitches, um mich rum noch Bad Bitches. Bad Bitches, um mich rum noch Bad Bitches. Bad Bitches, um mich rum noch Bad Bitches. Bad Bitches, um mich rum noch Bad Bitches. Bad Bitches, um mich rum noch Bad Bitches. Bad Bitches, um mich rum noch Bad Bitches. Bad Bitches, um mich rum noch Bad Bitches. Zu tätowiert bis zum Hals, sie kennen keine Skrupel, die machen dich kalt. Sie sehen so lieb aus, in deren Kopf nur Gewalt. So süß, aber verdammt durchgeknallt, die machen vor nichts halt. Ach, vielleicht darfst du sie ficken, doch danach solltest du wissen, du kannst sie nie ganz für dich besitzen. Das sind Bad Bitches, die haben kein Gewissen. Du kannst zu sehen, wie sie dein Leben zur Hölle schicken. Beziehungen mit denen kannst du knicken, die sind schlimmer als Crystal Meth. Diese Bad Bitches werben dich, vergiften dich, hinrichten, arm machen, sich am Ende totlachen, weil sie das von Anfang an so vorhatten, den Punk komplett so durchstarten. Diese Bad Bitches lässt man nicht bei sich übernachten, außer du hast dein Leben satt, Digga. Diese Fotzen drehen immer krumme Dinger, immer krumme Touren, bei den Huren läuft nichts gerade, außer die Kokanase. Bad Bitches, um mich rum nur Bad Bitches. Bad Bitches, um mich rum nur Bad Bitches. Bad Bitches, um mich rum nur Bad Bitches. Bad Bitches, um mich rum nur Bad Bitches. Bad Bitches, um mich rum nur Bad Bitches. Bad Bitches, um mich rum nur Bad Bitches. Bad Bitches, um mich rum nur Bad Bitches. Bad Bitches, um mich rum noch Bad Bitches.